Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über eine großartige, fantastische, wunderbare, strategische Rollenspielreihe und zwar Fire Emblem. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Marth eingeladen. Hey Marth, wie geht's dir? Ich bin schon tot, du musst das Spiel neu anfangen. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey Markus! Hallo! Was war dein erstes Fire Emblem? Eins der beiden Blade-Teile. Entweder Binding Blade oder Blazing Blade. Ich kann mich nicht mehr genau gut erinnern, weil es war noch auf dem Game Boy. Oh, okay. Ja. Wow, okay. Mein erstes war Awakening. Echt? Mein allererstes Fire Emblem war für den 3DS das Awakening. Vorher habe ich noch nie ein Fire Emblem gespielt. Was, du Glücklicher, kannst so viele noch nachholen. Ich habe kein einziges davon jemals gezockt, ganz ehrlich. Ich habe nicht mal an die Reihe gedacht, bis irgendwann du mit einem 3DS aufgetaucht bist. Und dann, hier, ich habe mir 3DS gekauft für Fire Emblem. Ich so, was ist Fire Emblem? Und da bist du eigentlich schuld daran, dass ich mir dann zum Fire Emblem ersten Mal. nach wie viel Folgen? Ja, nach über 50 Folgen bist du zum allerersten Mal dann schon, dass ich mir Fire Emblem zugelegt habe damals. Nur weil du mir Final Fantasy Tactics gezeigt hast, ich gesagt habe, hier, Fire Emblem, Spiel. Ja. Wer Fire Emblem nicht kennen sollte, Fire Emblem ist eine fantastische strategische Rollenspielreihe. Die gibt es verschiedene Videospielsysteme und die gibt es seit 1990. Und bisher sind sehr, sehr viele Teile davon erschienen. Und die einzelnen Teile werden von dem japanischen Studio Nintendo Intelligent Systems entwickelt. Ursprünglich war Shozo Kaga als Hauptdesigner für viele Teile der Serie verantwortlich. Er gründete jedoch 2001 eine eigene Firma und ist seitdem nicht mit der Entwicklung für neue Fire Emblem beteiligt. Musikalisch sind die Spiele fantastisch, finde ich. Durchweg eine unglaublich geile Musik, die in den Spielen drin vorkommt. Musst Insgesamt, du auch haben für so einen halben Dating-Sim-Operator? Ja, insgesamt gibt es 16 Teile der Reihe, die fast durchgängig nur auf ein System erschienen und nicht für weitere Systeme portiert wurden. Das heißt, es sind eigentlich nur Nintendo-Systeme, auf denen die Dinge, glaube ich, rausgekommen sind. Fast nur Nintendo-Systeme, ja. Also fast. Irgendwas gab es, glaube ich, mal für Handy. Auf NES, SNES, Game Boy Advance, GameCube, Wii, DS, 3DS, Switch, Android und iOS. Das sind die Dinge, die dafür erschienen sind. Auf den NES 2 Teile, Super Nintendo 4 Teile, auf den Game Boy Advance 3 Teile, auf dem GameCube 1 Teil, auf der Wii 1 Teil, auf dem DS 2 Teile, auf dem 3DS 5 Teile. Und der Nintendo Switch bisher ein Teil und der iOS und Android bisher auch nur ein einziger Teil. Kleines Ding vorweg, wer diese Spiele noch original besitzen sollte, in original Cartridges oder CDs, nicht weggeben. Die Teile sind bei uns abartig viel Geld wert. Das war jetzt die falsche Botschaft. Was? Die richtige Botschaft, wenn ihr sowas habt und ihr wollt es abgeben, günstig an den Doc. Oder an mich, kein Stress. Die Spiele sind, ich habe neulich einen Streamer zugeguckt, der war in Japan in so einem Gaming-Laden unterwegs. Und, hey, Fire Emblem 1 in der Originalverpackung, $2. So, what? wow, okay. Bei uns halt, Fire Emblem 1 kriegst du gar nicht mehr. Das ist unmöglich noch zu kriegen irgendwoher. Vor allem in der Fassung, dass es überhaupt auf deinem System heutzutage läuft. Die Spiele laufen rundenbasiert ab, das heißt, sind Rundenstrategiespiele. Das heißt, wie Final Fantasy Tactics im Prinzip laufen sie genauso ab eigentlich. Nur, dass man, in den späteren Teilen geht es dann hauptsächlich ums Daten. Nicht in den ersten Teilen, soweit ich weiß. Es geht immer um eine Art von Krieg, Kampf oder sonst irgendwas, wo du gegen eine böse Macht kämpfst. Ja, es sind... Aber du kannst halt auch irgendwann daten. Grundlage für die Serie von Spielen war Famicom Wars, eine rundenbasierte militärische Strategiespielreihe für Famicom, welches ein Jahr früher von Intelligent Systems veröffentlicht wurde. Aufbauend auf diesem Spiel wurden die wichtigsten Mechaniken und Entscheidungen für Fire Emblem übernommen und das Fantasy-Setting angepasst. Das heißt, das ganze Spiel im Fantasy-Setting mit Rittern, Schwertern, Drachen, Hexen und so weiter. Der Spieler selbst repräsentiert eine Art militärischen Berater und Strategen, der für eine Gruppe individueller Figuren Entscheidungen trifft. Der größte Teil des Spiels wird in der Draufsicht auf einer quadratischen Felder unterteilten Karte dargestellt, in dem die Kämpfe und teilweise auch kleinere Handlungen stattfinden. Die zugrunde liegende Geschichte und die Hintergründe der jeweiligen Spiele werden in Zwischensequenzen erzählt, oft nur durch einfache Gespräche zwischen den Figuren des Spiels und kleinere Animationen. Manchmal ist das freie Reisen zwischen den festen Kämpfen möglich, was zusätzliche Optionen bei Ausrüstung und Storyentwicklung ermöglicht. Aufgrund der teils literarischen Erzählweise sind die Spiele oft in einzelne Kapitel unterteilt, welche bestimmte Schwerpunkte oder Handlungsebenen voneinander abgrenzen. Die Figuren, die man während des Spiels steuern kann, sind jeweils einzelne Personen, oft mit kleinen Hintergründen, die ins Spiel eingeführt werden und um einen oder anderen Hauptcharakter des Spiels aufgebaut. Vor allem im späteren Teil ist dabei ein Zwang zur Entscheidung zwischen mehreren möglichen Alternativen bei der Rekrutierung ebenso zu finden, wie das Vorhandensein versteckter, also deutlich schwer zu findender Mitstreiter. Jeder dieser Figuren weist eine Klasse auf, die ihr Verhalten während des Kampfes verdeutlicht. Neben klassischen Fantasy-Rollen gibt es Kämpfer, Magier, Heiler, also die üblichen Leute. Kämpfer, Magier, Heiler, Leute, die auf Drachen reiten, Leute, die auf Pferden reiten und so weiter und so fort. Es gibt die Pegasus-Reiter, die Drachenreiter, die Wyvern-Reiter. Ja. Das sind eigentlich immer die klassischen gleichen Soldateneinheiten. Genau, und abhängig von ihren Rollen im Kampf wird zudem eine bestimmte Affinität zu verschiedenen Waffengattungen vorgegeben. Zum Beispiel gibt es Leute, die benutzen nur Pfeil und Bogen, andere benutzen nur Lanzen, andere benutzen Handschuhe mit Stacheln dran und so weiter und so fort. Und ja, das hat alles seinen Sinn. Das werdet Richtig. Ihr spätestens dann merken, wenn eure Leute nicht wiederkommen und in den Bogenschützen habt als Gegner und ihr schickt da euren Würmrenreiter hin. Richtig, und der Würmrenreiter wird gewonshottet. Und das, obwohl der Gegner 5 Level unter euch ist. Weil das Ding hat nämlich so eine Art Schere-Schein-Papier-System, das mit drei grundlegenden Waffenartungen, Schwert, Axt und Lanze, und jeder dieser Gattung ist gegen eine andere stark oder gegen eine andere schwach. Untereinander sind sie gleichwertig. In den späteren Teilen wird das System noch aufgewahrt mit Magie und alternativen Waffen. Beim Fernkampf wird dieses System unter einer Einbeziehung bestimmter Klassen verwirklicht, fliegende Einheiten zum Beispiel, die besonders anfällig dagegen sind. Stirbt eine Figur in einem Kampf, ist dieser Tod endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden. In den späteren Spielen gab es dann Schwierigkeitsgrade, die das Ganze verhindert haben. So habe ich übrigens Awakening gespielt, weil ich hatte keine Lust, dass irgendjemand stirbt. Das habe ich dann beim zweiten Mal auch gespielt, weil es mir so anstrengend geworden ist. Warum wir alle draufgegangen sind? Nee, weil ich beim Anfang einfach Trainingssessions einlegen mussten, die mich schon ganz stark an Dragon Quest erinnert haben. Ja, das ist allerdings wahr. Ein zusätzlicher Aspekt von allen in späteren Teilen ist das Beziehungssystem, welches in verschiedenen Fire Emblem-Spielen existiert. Dabei haben verschiedene Figuren die Möglichkeit, durch Gespräche oder gemeinsame Kämpfe eine weitergehende Bindung aufeinander aufzubauen, welche zusätzliche Boni in Kämpfen freischaltet und die Spielerhandlung beeinflussen kann. Es sind dabei wohl Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Charakteren in Form von Freundschaft, Bewunderung oder Gefolgschaft möglich, als auch zwischen verschiedenen Geschlechtlichen. Wo zu den schon erwähnten Formen auch die Romanzen kommen, es zu Romanzen kommen kann. Ebenfalls vor allem in späteren Teilen zu finden, ist die Weiterentwicklung der einzelnen Charakterfähigkeiten durch die Nutzung oder das Erlernen neuer Fähigkeiten durch spezielle Gegenstände. Das heißt, du hast wieder dieses bestimmte, ich rüste den Typen mit einer fetten Axt aus und der kann so einen Wirbel machen, zum Beispiel, den nur er kann. Ja. Du hast, welches hast du gespielt gehabt, hast du gesagt? Blazing Blade. Einen der beiden Blade-Teile für Game Boy. Okay, als erstes gab es Shadow Dragon and the Blade of Light. Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. ja, der Schattendrache und das Licht, das Schwert des Lichts sozusagen, wurde am 20. April 1990 in Japan für das NES veröffentlicht. Im ersten Spiel sind viele der späteren als Standard vorhergesehenen Mechaniken noch nicht vorhanden. Das Wechselspiel zwischen den Waffenarten fehlt, genauso wie das Beförderungsmöglichkeit der Figuren. Die Gegenstandsverwaltung und die Figurensteuerung ist noch sehr umständlich. Die Handlung des Spiels dreht sich um Marth, einen Prinzen von Altea, der nach einem magischen Schwert und nach dem Fire Emblem sucht, daher auch der Name. Genau. Und um seine Schwester Alice befreien zu können. Diese wurde von einem dunklen Priester Garneth gekidnappt, der alles daran setzt, den Schattendrachen Medeus wiederzuerwecken. Das ist halt das Erste. Und das ist sehr pixelig gemacht, auf jeden Fall. Heutzutage würde man nur für 15 Euro auf Steam verlangen, im Indie-Shop. Sieht aber immer noch gut aus. Du bist Nintendo, dann verlangst du 50 Euro. Nee, so teuer war es nicht. Es gab eine Zeit lang gab es den ersten nochmal als Re-Release für die Switch. Die habe ich mir geholt für einen Fünfer. Da waren, glaube ich, Teil 1 und Teil 2 dabei, soweit ich weiß. Dann gab es Gaiden, also 1992 wurde Fire Emblem Gaiden wiederum für das NES veröffentlicht. Das handelt sich in diesem Spiel um eine Erweiterung des ersten Teils, was aber nur aufgrund der gemeinsamen Welt und einzelner wiederkehrender Figuren deutlich wird. Spielerisch gab es deutliche Erweiterungen. Es wurden verschiedene Beförderungsoptionen für nahezu alle Klassen eingeführt, das Magiesystem für den Spieler leichter zugänglich gemacht und eine freie Bewegungsmöglichkeit auf der Landkarte zwischen den Kämpfen ermöglicht. Dieses Mal dreht sich die Handlung um zwei Freunde seit Kindtagen, Alm und Celestia, um die Erlebnisse während ihrer Jugend. Während des Spiels wird nach und nach offenbart, dass sich die beiden um ein Nachkommen des Herrschers zwei Länder handelt. Danach gab es Mystery of the Emblem. Das gab es dann für Super Nintendo. Das habe ich immer gesehen. Gespielt habe ich es nicht. Hast du es gespielt? Einer von den ersten eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Also bis heute Blazing Blade, von den ersten hast du keinen der anderen gespielt. Nee, ich hatte ja damals nur Game Boy. Drum, alles was nicht für Game Boy war, konnte ich nicht spielen von Nintendo. Das hat sich dann erst mit allem, was mit Game Boy rauskam und dann halt für Wii U und diese Teile. Ach, ich aber nie besessen habe, weil ich sie mir nie gekauft habe, ich Idiot. Weil ich mir dachte, die werden billiger. Nee, das ist Nintendo. Ja, ich muss das auf die harte Tour lernen. Ja. Im Großen und Ganzen ist Mystery of the Emblem ein Remake des ersten Teils, an welchen eine Fortsetzung in Form von Weitererzählung der Ereignisse gehängt wurde. In dieser Erweiterung folgt man wiederum Marth, der sich nach seinem Sieg gegen Garneth und Medeus neue Gefährten und letztendlich den Verfolgungen durch führenden Verbündeten ausgesetzt sieht. Und ja, das ist halt der Teil. Ich habe keinen davon tatsächlich gespielt. Seit 2006 wird dieser Teil in der Virtual Console, der Wii, angeboten. Kann man übrigens noch kaufen, bis zum Ende diesen Jahres, Ende nächsten Jahres, irgendwie sowas. Ab irgendeinem bestimmten Datum kannst du nichts mehr auf der Wii kaufen oder Wii U. Das heißt, wenn du eine Wii hat und Mystery of the Emblems kaufen will, zuschlagen, Freunde. Zuschlagen. 1996 folgte eine Verfilmung der als zweiteilige OVA durch das Studio Fiesta. Zwei Jahre später gab es dann Genealogy of the Holy War. Das wurde auch für Super Nintendo hergestellt. Und da wurde das Romanzensystem zum ersten Mal eingeführt. In diesem Spiel ist es für die Spielentwicklung möglich, dass zwei Generationen von Spielfiguren begleitet, bei der die Entwicklung der zwei Generationen über das Zustandekommen von Paarungen innerhalb der ersten Generation beeinflusst werden kann. Das heißt, du kannst deinen Kindern begegnen. Richtig. Dies geschieht einerseits über die Weitergabe von vererbten Familienwaffen und andererseits über besonders klassenabhängige Fähigkeiten. Oh, geil. Ich will das spielen, das bedeutet, die zweite Hälfte vom Spiel wird schwerer oder leichter, je nachdem, wie ich die erste gespielt habe. Oh, das eröffnet neue Möglichkeiten. Die Frage ist, ob es auch bei uns erschienen ist überhaupt, weil ich glaube, dass es gibt zu allen einen deutschen Titel. Es gibt zu allen, ich glaube, ja, Erbe des Lichts war der deutsche Titel, ja. Ich frage mich nur, ob er... Aber ich glaube, es ist, wenn dann nur als auf dieser virtuellen Konsole von der Wii, also als virtuelle Das kann sein, oder man findet einen Emulator, und wenn man natürlich das originale Spiel besitzt, kann man das mit einem Emulator hervorragend spielen. Aber nur, wenn man das originale Spiel natürlich besitzt. dann gab es den letzten Teil der Reihe für Super Nintendo, und zwar Trachea 776. Da gab es dann Nebelsystem. Erschien erstmals 99 im Rahmen der Nintendo Power Distribution. Dabei handelt es sich um die leere, beschreibbare Module für das Super Nintendo und den Game Boy, die in bestimmten Geschäften mit einer selbstgewählten Zusammenstellung von Spielen bestückt werden konnten. Heutzutage sind das so Module, wo du halt, die man zum Freischalten der von Konsolen benutzt. Das erste Mal gab es dann auch Nebel des Krieges, ja, der berühmte Nebel des Krieges, wo du nicht gesehen hast, was vor dir passiert, sondern wo dich tatsächlich... So was, was Strategen natürlich immer die Hölle heiß macht, wenn du nicht weißt, wo sich der Gegner befindet oder hinläuft. Richtig. Genealogy of Hordeobor und Trachea sind übrigens beide immer noch für die Virtual Console erhältlich, für die Wii, beziehungsweise Wii U, soweit ich weiß. Dann gab es The Binding Blade, das hast du, glaube ich, nicht gespielt, hast du gesagt? Nee, es gab ein Blade, das war das erste, was, glaube ich, außerhalb von Japan offiziell auch mit erschienen ist und nicht erst nachgereicht wurde. Und das habe ich dann mal mir aus der Videothek, falls die noch jemand kennt, ausgeliehen. Es gibt noch ein paar in Deutschland, glaube ich. So zwei. Der Binding Blade war das erste für den Game Boy Advance. Wiederum gibt es eine neue Umgebung, die in die Geschehnisse, in der die Geschehnisse stattfinden, und eine neue Reihe von Figuren, um welche die Handlung aufgebaut wird. Man folgt in diesem Teil hauptsächlich Roy, der ursprünglich nur eine Armee gegen die Invasion aus dem Königreich Bern unter dem Kommando von Sephir führen soll, aber im Laufe der Geschichte immer mehr Verantwortung tragen muss. Spielerisch gibt es keine sonderlich großen Neuerungen. Es ist im Prinzip, hey, Fire Emblem für unterwegs, habt Spaß. Ja, richtig. Und dann gibt es den ersten Teil, den du gespielt hast, The Blazing Blade. Und der war, soweit ich mich erinnere, zumindest hinleitend auf den anderen, was mich nämlich geärgert hat, weil ich den vorherigen Blade-Teil nicht spielen konnte. Weil der ist die Vorgeschichte. Ein Jahr danach erschien mit Fire Emblem The Blazing Blade, oder auch auf Deutsch Das Schwert der lodernde Flamme, direkt der nächste Teil. Inhaltlich ist dieser Teil ein Vorgänger des ersten GBA-Titels und spielt ca. 20 Jahre früher. Befolgt die genaue Jahreszahl hätte ich dir nicht sagen können, aber es hat mich geärgert, dass du dann nicht weiterspielen konntest. Ah, okay, alles klar. Das heißt, The Blazing Blade hättest du danach The Binding Blade spielen würde. Alles klar. Okay. Genau, um chronologisch die Story dann weiter mitzubekommen. Von Hector! Ah, okay. Ha? Ich kann mich an Hector noch erinnern. Lind, Elliwoods und Hector! Hector war der typisch blauhaarige Charakter. Ah, okay. Der typische Marov, also. Nein, das war Hector. Wie gesagt, ich habe nie was von den Dingen gehört. Ich hatte kein Game Boy Advance, ich hatte nur diesen fetten Game Boy, und dann hatte ich Ewigkeit nichts mehr bis zur Wii. Also, okay. Ich hatte den fetten Game Boy, Super Nintendo und dann eine Wii, das heißt, ich habe einen Haufen verpasst. Ja. Ich weiß halt nicht, wie es bei den vorherigen Teilen war, aber hier gab es halt auch, wenn du gekämpft hast gegen eine Einheit, dann wurde immer deine Einheit und die gegnerische auf so einer Art Landschaftsfeld in 2D-Pop-Up-Manie aufgestellt, und die haben gegeneinander gekämpft. Voll geil. Und wenn sie gestorben sind, sind sie dann auch wirklich, glaube ich, umgefallen. Ja. Total cool. Da wurden auch die Animationen verbessert, habe ich dann auch gesehen gehabt, ja. Vor allem, wenn du angegriffen hast aus dieser 2D-Karte, du kannst dich ja entscheiden, ob du so eine kleine Animation sehen willst oder ob du sie abbrechen willst. Was ich dann gemacht habe, einfach nur die kleinen Figuren mit gegeneinander kämpfen siehst. Das habe ich halt gemacht. Nee, ich habe mir das, was ich als Pop-Up-Grad bezeichnet hatte, immer angeguckt. Ah, okay. Ja, es war damals was richtig Cooles Neues. Hat zwar die Spielzeit voran, also nach vorne in die Länge gezogen, aber die Zeit haben sie sich genommen. Ja, das stimmt. Der abschließende Teil für GBA wurde 2004 veröffentlicht und hieß The Sacred Stones. Oder auf Deutsch halt die heilig-dämonischen Lichtsteine. Sehr gut übersetzt. Und findet wieder einmal ein Wechsel der Handlungsorte statt. Man verfolgt die Geschichte. Dating. Man verfolgt die Geschehnisse und F-Rhyme und Eirika, zwei Thronerben, deren Handlungsstränge schon in frühen Spielen später miteinander verschmelzen. Dreht sich die Geschichte anfangs noch um eine feindliche Invasion und einen verlobten Prinzen, kämpft man später um den Erhalt der heiligen Steine, welche in der Welt von vor der Drachenkönigin beschützen. Spielerisch wird auf Elemente früherer Spiele zurückgegriffen, so findet man seit langem mal wieder einen der frei begehbaren Weltkarten und auch die Wahl zwischen verschiedenen Fördermöglichkeiten wird wieder geboten. Zudem gibt es nun eine Grundklasse vor der ersten echten Klasse, die am besten als Lehrlingsklasse beschrieben werden kann. Fire Emblem The Sacred Stones erschien am 16. Dezember. Da ist er wieder! Knapp in meiner Nähe! Da ist er wieder! 2011 im E-Shop. Hast du nicht gespielt? Keine Ahnung. Es erschien im E-Shop für den 3DS, wo es im Rahmen des sogenannten Botschaftsprogramms kostenlos für Erstkäufer herunterladen werden konnte. Erstkäufer werden dadurch wegen der starken Preissenkung des Handhelds mit August 2011 entschädigt, indem ihnen 20 NES und Game Boy Advance-Spiele umsonst zur Verfügung gestellt werden. Ja, das weiß ich noch, wo sie alle pisst waren auf Nintendo, weil der 3DS so viel gekostet hat. Eine Virtual-Console-Fassung für die Wii U erschien am 6. August 2014 und in Europa am 1. Januar 2015. Also immer noch im Shop erhältlich auf der Wii U. Und vielleicht sogar noch 3DS. Also wenn ihr die noch haben wollt, wenn ihr nicht wollt, dass sie verschwinden, kaufen, Freunde. Mit dem Wechsel auf den GameCube erschien 2005 der nächste Teil der Reihe, Fire Emblem Path of Radiance. Für viele Leute ist das einer der besten Teile, die Überreste der blauen Flamme. Dabei der handelt ist sich auch so super teuer. Ja, dabei Weil handelt es halt sich um den ersten Teil. Ersten Teil von der bisher verwendeten Draufsicht abweicht und eine dreidimensionale Darstellung, die aus Final Fantasy Tactics bekannt verwendet. Ja, so schräg Draufsicht mit 3D-Elementen. Da hattest du, glaube ich, auch Gebäude, die Sicht versperrt haben und oh. Ja, es hat Spaß gemacht, sich einen GameCube aus der Videothek mit diesem Spiel zu leihen, mal fürs Wochenende. Ja, glaube ich, absolut. Und kein Problem, man kann es immer noch kaufen. Es kostet nur 289 Euro gebraucht. Spottpreis, du. Spottbillig. Jawoll. Mach bitte ein Remake davon. Glaubt mir, ihr verkauft das. Ja, es wär halt schon irgendwie schön, wenn sowas nochmal rauskommen würde irgendwo, aber naja. Switch? Das war halt der GameCube. Welcher Mensch hat einen GameCube besessen? Du? Nee, ich habe mir, wie gesagt, aus der Videothek ausgeliehen, um dieses Spiel spielen zu können. Und damals mit gleich die Konsole sich, direkt mit? Damals hat man sich nicht einfach eine Konsole gekauft, weil man ein Spiel spielen will. Ja, du konntest damals tatsächlich die Konsole mit ausleihen, wenn sie verfügbar war. Und seltsamerweise beim GameCube gab es nie Probleme. Ja, stimmt. Den wollte nie einer haben. Ja, was? Der GameCube war großartig, der hatte super Spiele gehabt. Ja, hat er gehabt, nur kein Mensch hat den GameCube. Und später also konnte man auf der Wii die GameCube-Spiele auch spielen. Das war auch ein Grund dafür. Kein Mensch GameCube hat. Nee, ich habe keine Ahnung. Also ich hab keinen GameCube besessen. Ich fand dieses Ding ultra hässlich. Diesen Controller fand ich einfach nur fürchterlich. Soweit ich weiß, das Mario-Game, was da erschien, war Sunshine. Das ist auch, glaube ich, das unbeliebteste Mario von allen. Ich wollte es unbedingt spielen mal, ja? Sag nichts. Bis ich es gespielt hatte, wollte ich es unbedingt spielen. Jetzt hast du ja die Möglichkeit dazu in der tollen Collection. Ich habe es nicht mal angerührt. Ich habe es gespielt und habe es dann gleich wieder aufgehört und mir gesagt, nee, ich spiele ja. Ja, es ist halt GameCube. Ich habe keine Ahnung. Da gab es ein paar gute Spiele drauf. Wenige, aber gute. Wie Tales of Symphonia zum Beispiel. Da hat es mit der Tales-Reihe richtig angefangen. Die kam dann aber auch irgendwann nochmal für bessere Systeme raus. Also, bis auf Fire Emblem. Das blieb da. Das bleibt irgendwie immer bei Nintendo. Ist komisch, ja. Nintendo dann würde sich, glaube ich, auch selber schaden, wenn sie das abgeben würde. Ja, ich glaube auch. Da gab es Radiant Dawn noch für die, das gab es dann für die Wii. Das kam dann als allererstes für die Wii raus. Die göttliche Morgenröte heißt es auf Deutsch. Wer das Ding noch hat, Freunde, behalten. Unbedingt. Es Oh, handelt sich. nein, mir abgeben, wenn ihr es nicht mehr haben wollt. Mir würde es nicht abgeben. Ich will endlich wieder meine weißhaarige Prinzessin haben. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung des GameCube-Titels mit dem Wiederauftauchen der meisten Figuren und Orte. Erstmals konnte man seine Figuren aus den Vorgängern mit Hilfe des Speicherstandes importieren, was zusätzliche Möglichkeiten freigab. Ja, und ich habe den auch nie gespielt. Ich habe ihn nur einmal in der Hand gehabt, in der Videothek. Und dachte mir so, bäh, wie? Und hab's beiseite gelegt. Ich hatte keine Ahnung. Kaufen. Ich konnte es nicht kaufen, man konnte es nur ausleihen. Aber keine Ausleihen nicht Angst, zurückgeben. aber keine Angst, es kostet gebraucht nur 129,99 €. Spottpreis mit Originalverpackung und Anleitung. Spottpreis, Markus, Spottpreis. Wir nehmen die 1 vorne weg, dann reden wir drüber. Für 9, ja, für 30 € hätte ich es auch nehmen, kein Stress, aber naja, was will man machen? Ist halt leider so. Da gab es Shadow Dragon. Der Schattendrache und das Schwert des Lichts ist ein weiteres Remake des ersten Teils und wurde 2008 für den DS veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein Remake des allerersten Teils der Serie, welches um die in aktuellen Teilen der Serie vorhandenen Mechaniken wie Waffensystem und die freie Beförderung erweitert wurde. Erstmals in der Serie sind Multiplayer-Spiele durch Verwendung durch WLAN möglich. Ich weiß nicht, hast du Shadow Dragon gespielt? Ja, ich kann mich irgendwie, wenn ich mich zurückerinnere, bin ich nicht so begeistert davon. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann mich an kaum was von dem Spiel erinnern. Ich weiß nur, Das dass ist. ich da nicht den Drang habe, es irgendwo herhaben zu wollen. Und es würde mich wundern, wenn es super viel Geld kostet. Es kostet gar nichts, weil es wird nicht mal angeboten zum Verkauf. Also keine Chance. Keine Chance, du kriegst es nicht mal mehr. Das hatte also keiner. Hat sich nie jemand gekauft. Oh, doch schon. Das war auch zu der Zeit, wo die FSK-Sticker so riesengroß auf den Packungen geklebt haben. Nee, ich weiß nicht. Für mich war Ich das hab's. gefühlt im Verhältnis zu den vorhergehenden Teilen ein Rückschritt. Ja, weil es halt ein Remake von Teil 1 war und Teil 1 ist halt sehr, sehr, sehr dingsbedürftig und Drum deswegen haben kann sie es halt. da tatsächlich sein, dass es mir nicht gefallen hat, weil ich mir dachte, hey, jetzt bisher habe ich immer diese coolen Ansichten von schräg oben wie in Tactics und sowas gehabt und jetzt? Hä? Geht ihr wieder Ja. ganz zurück? Verstehe ich nicht. Dann gab es eine direkte Fortsetzung und zwar New Mysteries for the Emblem oder auch erschien exklusiv für den DS in Japan. Es handelt sich dabei um ein Remake des ersten Super Nintendo Teils der Reihe. Ja, das heißt, den haben wir wie immer natürlich nicht gekriegt, Nope. weil Japan only. Richtig. Mal wieder. Das ist immer dieses alte Problem. Denkst du so, hey, geil, super neues Spiel, ich freue mich voll drauf und dann nur in Japan. Warum? Ja, Hey, das Spiel, das dir gefallen weil. hat, das hat noch einen Ableger bekommen. Oh, ja, Ah, geil, wann kommt er cool. raus? Nur in Japan. Fuck. Und dann kam der Teil der Reihe, den ich mir damals gekauft habe, mit dem 3DS, tatsächlich, und zwar Fire Emblem Awakening. Oh, der Teil, den ich am häufigsten durchgespielt habe. Ich habe ihn nie durchgespielt. Ich habe ihn 15 Mal durchgespielt. Für jeden Charakter, den du daten konntest, einmal. Nein, ich habe noch nicht alle durch. Weil es gab ja dann auch noch gewissen Download-Content. Da Stimmt, konnte man ja. dann auch noch Anna, die fahrende Händlerin, daten. Oh, stimmt, da war was. Und immer schön dran denken, du musst ja danach auch irgendwie noch die Kinder verkuppeln. Ja, Es oh, gibt da das. endlos viele Kuppelmöglichkeiten. Das war für mich Dating Sim the Strategy Game. Ich weiß noch, als du dir. Da waren wir gemeinsam unterwegs, als du dir das Ding einfach so gekauft hast. Was ein Fire Emblem war, mit dem geilen Also, Fire Emblem hast du 3DS? gesagt. Ja, genau, so, oh geil, Fire Emblem, oh, da kriegst du ein 3DS mit dem Logo drauf, oh voll cool, oh, da kriegst du das Spiel auch noch dazu. Mir wird schwarz vor Augen, Hilfe! Und auf einmal hat es. Und er denkt sich, was hat er denn? Ist halt so ein Strategiespiel. Ja, ich hab's dann auch erst später mir gekauft gehabt, mit demselben 3DS natürlich, weil der halt einfach cool aussieht und den habe ich auch Zu heute dem noch, der läuft Zeitpunkt auch hatte ich heute es schon einmal durch. Da hattest du es, glaube ich, durch, soweit ich weiß, dass ich mir den gekauft habe. Ja, weil ich habe das innerhalb von 3 Tagen dann durchgespielt. Ja, ich erinnere mich, dass du da sehr hart dran saßt, ja. Man muss da dranbleiben, sonst vergisst du alles, in welcher Zusammengehörigkeit die Leute stehen, weil wenn sie eine gute Beziehung haben, machen sie so eine Art Tag-Team, machen extra Schaden, unterstützen sich in Angriff, Abwehr und dann musst du die Ausrüstung abwägen aufeinander und wenn du da nicht dranbleibst, dann stirbt jemand. Ja. Also, es ist schon ein sehr, sehr gutes Game. Vor allem bis zum 31. Dezember 2014 konnten weltweit 1,79 Millionen Exemplare des Spiels verkauft werden. Wow. Das ist krass. Das ist ein sehr gutes Game. Das hätte ich gern einfach als Switch-Titel, weil mir momentan mittlerweile diese DS zu klein wird vom Bildschirm. Weißt du, was ich gelesen habe? Es ist anscheinend ein neues Fire Emblem fertig seit über einem Jahr. Es wird nur nicht released. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich will es haben. Nicht dieses Warrior-Ding. Niemand weiß es. Vermutlich, weil das erst jetzt rauskommt. Ich will jetzt das haben. Ich will das Neue haben. Nicht dieses Warriors. Und nehmt diesen Schwierigkeitsgrad wieder raus, indem die Leute am Leben bleiben. Nein, drin lassen. Das war der einzige Grund, warum ich es gespielt habe. Fuck you. Muss drin bleiben. Das nimmt die taktische Tiefe. Also ich mochte Awakening, ich fand Awakening auch gut von der Story her und von den Charakteren her, die man auch romancen konnte. Nur ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder kamen, ist der Schwierigkeitsgrad halt explodiert. Aber das ist in zumindest den vielen Fire Emblems, die ich kenne, so, du hast so Akt 1, Akt 2. Und ab Akt 2 geht's richtig, richtig derbe zur Sache. Ja. Und jeder, der sagt, lass den Schwierigkeitsgrad drin, hat noch nie die Entscheidung fällen müssen. Boah, ich habe jetzt 50 Stunden Spielzeit drauf. Aber meine Braut ist draufgegangen. Fuck, was tue ich? Weil du nicht rechtzeitig ausgeschalten hast und der Autosave das schon überschrieben hat. Oh, wer diese Entscheidung noch nie treffen musste, 50 Stunden versus der geliebten Braut. Weiß nicht, was Fire Emblem bedeutet. Ich habe es auch gespielt. Ich habe es halt gespielt, sozusagen gespielt, bis ich die Kinder freischalten konnte. Ab da wurde es mir immer zu schwer. Und ich habe auch dann irgendwann aufgehört gehabt und war wieder abgelenkt wegen anderen Sachen. Aber ich war eigentlich dabei. Ich war eigentlich ganz gut dabei, weil ich hatte eigentlich angefangen zu trainieren, wie doof, weil ich mir so stinkende Kisten gekauft habe, die du überall öffnen konntest. Und dann konntest du sozusagen trainieren, wie doof. Und das hatte ich eigentlich gemacht. Das hatte ich auch eigentlich angefangen. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört und seitdem... Ich will keine Spiele mehr auf dem 3DS spielen. Tut mir leid. Ja, nee, das geht mir genauso. Ich würde super gern noch so oft spielen, bis ich mit allen gedatet habe. Ich hätte nichts dagegen, wenn so eine Collection rauskommt. So, oder hier, Herrschaft für die Switch. Nice, nehme ich. Ich will es ja, weißt du, ich will es ja nicht mal grafisch aufgeben. Nicht Herrschaft, oder Awakening. Als Remake. Ich meine, nicht Awakening. Ich will einfach nur das Awakening in dem, wie sie es für ein 3DS hatten, auf der Switch spielen können. Muss nicht bessere Grafik oder sonst was haben. Ja. Nur ich will weiter daten. Ich habe dann auch ein paar Charaktere, weil Männlein und Weiblein wollen durchgedatet werden. Auf jeden Fall fand ich das richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht. Dann gab es 3 Teile auf einmal. Und zwar Herrschaft, Vermächtnis und Offenbarung. Oh ja. Fand ich nicht so... Gut. Diese 3 Spiele wurden veröffentlicht und zwar Herrschaft gab es ein eigenes Game, Vermächtnis gab es ein eigenes Game und Offenbarung ist kann man nur als DLC herunterladen. Was ich euch übrigens, wenn ihr die Spiele haben wollt, empfehle, es kostet im Shop selbst, kostet Fire Emblem Fates, heißt das Ding, im 3DS-Shop selber 44 Euro. Dafür kriegst du aber Herrschaft, Vermächtnis und Offenbarung alles in einem. Wenn ihr die Spiele spielen wollt, holt euch die Version, solange es noch geht, weil danach kriegt ihr Offenbarung nicht mehr, weil das ist nur ein DLC. Das kriegt ihr danach nie wieder. Ja, da kriegst du nur Herrschaft und Vermächtnis und das sind halt richtig. Immer die gegenüberliegenden Parteien. Und die waren, hab ich gehört, nicht so gut und Offenbarung soll das Beste von den drei Dingen gewesen sein. Ich kann es dir nicht gewesen sagen, weil ich Offenbarung mir dann nicht mehr geholt habe, weil ich habe mir erst Heritage auf Deutsch, Vermächtnis. Ja. Ich habe mir Vermächtnis gekauft, hab's gespielt, hab's irgendwie bereut. Und ich mir dachte, Die sind schon schnucklig, aber es hat mich echt nicht abgeholt nach dem Durchspielen. Irgendwas fehlt, es ist kein vollständiges Spiel. Ich Und fand es war viel Herrschaft zu schnell besser. aus. Ich fand Herrschaft besser. Nee, war das Vermächtnis oder Herrschaft mit den Rothaarigen? Ich glaube Vermächtnis. Vermächtnis war mit den Rothaarigen, hat mir überhaupt nicht getaugt. Ein Haufen Rothaariger, hallo? Genau mein Jam, Alter. Ja, aber die Story, die war so unabgeschlossen. Ja, deswegen war dieses Offenbarungsding. Ja, Deswegen weil gab du es das halt dann, ja. Offenbarung dann noch brauchtest und ich habe es mir nicht mehr geholt, weil mich das Spiel einfach nicht abgeholt hat. Ja, ich habe halt nur gehört von einem Kumpel, dass halt von Fates ist Offenbarung die beste Variante, die du spielen kannst. Absolut. Weil du schließt dich keiner Seite von beiden an. Weder der einen Seite noch der anderen Seite. Du schließt dich keinen von denen an, sondern bist einfach nur zwischendrin. Und das Also ich ist muss auch die sagen, bessere Story. ich finde, der Teil, über den wir nachher noch sprechen, hat das besser gelöst. Weil die haben einfach das in ein Spiel gepackt. Ja. Drei Fraktionen in ein Spiel und du entscheidest dich halt bei jedem Run-Through neu. Richtig. Und ich glaube, so hätte es mir dann wahrscheinlich auch besser getaugt. Es kann sein, ja. Also ich fand's, von dem, was ich gespielt habe, ich hab keinen der Teile durch, aber ich fand's auch nicht schlecht. Ja Dennoch, gut, ich ich muss würde aber auch euch. sagen, mich hat es geärgert, dass ich immer die Waifus nicht hatte, die ich haben wollte. Dennoch würde ich euch wirklich empfehlen, um Himmel. Ich glaube, in Offenbarung kannst du sogar wählen. Um Himmels Willen, wenn ihr ein 3DS habt und ihr interessiert euch für Fire Emblem und wollt drei Games haben für 40 € oder für 45 €, holt euch das Ding im 3DS, solange es noch geht, weil, soweit ich weiß, wird irgendwann nicht mehr möglich sein, dieses Spiel zu kaufen. Danach gibt es es nicht mehr. Ende. Dann gibt es Echoes Shadow of Valentia. Das fand ich ganz gut. Das ist ein Remake des zweiten Teils der Reihe. Das haben sie cool überarbeitet mit so 3D-Dungeons, durch die du rennen konntest. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. Das habe ich gern gespielt. Da mochte ich sogar die Story, weil ich finde die Story richtig gut. Ich überlege gerade, ob ich es gespielt habe. Also, ich hab's hier. Echos, Echos, Echos, Echos. Echoes, Shadows of Ach, Valentia. ja. Oh Gott, ich erinnere mich wieder. Oh Gott, ja. Das war voll Ah, gut. das war der Teil, der wo storytechnisch so geil war und auf Grundlage dessen, dass ich selber auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele als gewisse andere Leute und ich strategisch so einen Bockmist reingehauen habe. Saß ich dann dran, nach 45 Stunden. Und haben mir gedacht, nicht dein Ernst. Da war ich in einer Mission, wo du in so einer Senke kämpfen musstest Okay. und auch oben kämpfen konntest, aber in der Senke, die war vergiftet. Oh. Und ich hatte einen einzigen Bogenschützen. Ah. Alle anderen habe ich zu Nahkämpfern trainiert. Wow, bin ich zerlegt worden in dieser Mission und es war unmöglich für mich zu gewinnen. Egal wie stark ich geworden bin, es war unmöglich. Und ich war selber schuld dran. Weil ich mir gedacht habe, ach Bogenschützen braucht kein Mensch. Einen brauche ich halt mal, falls Flugeinheiten kommen. Ja, da hast du dich wohl geirrt. Ja, habe ich. Ach, Ich es war fand super. Von der Story Echoes of her. Valentia, ich fand Echoes of Valentia, von dem, was ich gespielt habe, von der Story in den zwei Charakteren, fand es echt gut. Vor allem, dass es so gemischt war. Du hast mal auf der Seite von der Prinzessin gespielt oder von der Frau und von dem Kerl gespielt. Ich fand das echt gut, es war echt schön. Ich weiß gar nicht, ob du da daten konntest. Ging das? Ich glaube nicht in dem Teil. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du wirklich daten konntest. Wie gesagt, das ist ein Fire Emblem, das ich nie durchgespielt habe. Einfach weil ich es selber verbockt habe und dann nie wieder angefangen und jetzt ist mir mittlerweile der Bildschirm einfach zu Solltest klein. du irgendwann mal in so eine Situation kommen, wo du nur 3DS spielen kannst, später spielen. Das ist gut. Und dann kommen wir zum aktuellsten Teil der Reihe bisher, und zwar Three Houses. Ich Genau. finde Three Houses sehr gut. Ich sitze gerade wieder dran, weil ich habe es nicht durchgespielt, wie immer. Aber ich sitze gerade wieder dran und finde Three Houses absolut großartig. Und das ist der Teil, auf den ich vorher raus wollte, weil der hat auch das drei Fraktionen mit DLC eigentlich noch eine vierte neutrale, pseudoneutrale Fraktion. Aber die haben es besser gelöst, du musst nicht drei Spiele kaufen, sondern du kaufst ein Spiel und hast eigentlich vier Walkthroughs ohne DLC, einen fünften Walkthrough mit DLC und ich bin leider erst beim vierten. Ah, okay. Und dann habe ich erstmal storytechnisch alles abgeschlossen. Das heißt, dann habe ich jeden Haupttypen und jede Hauptfrau gedatet. Und dann kommen eigentlich noch die ganzen Vasallen drumherum, die man daten kann. Ich habe angefangen, also du kannst ja auch entscheiden, ob du männlich oder weiblich spielen möchtest. Ich habe angefangen mit einem männlichen Charakter. Egal, was du anstellst, du kannst halt leider nichts ändern. Der männliche Charakter ist einfach unglaublich hässlich, finde ich. Egal, was du mit ihm machst. Ich habe ihm eine Brille verpasst. Was soll's, egal. Yay. Und habe halt das Spiel angefangen mit dem gelben Haus, weil mir die sympathischer waren als der Typ mit dem irren Starrblick, der dich vermutlich umbringen will, jede 2 Sekunden. Und die Alte mit dem Stock im Arsch. Auf die hätte ich beide keinen Bock. Und Ach, die das. Hirsche, glaube ich, die sind mit am sympathischsten Also, von das den waren die, Hirschen. die ich jetzt. Die habe ich. Ich habe als erstes als Typ gespielt. Ja. Und als Typ, welchen Hauptcharakter kann man als einziges daten? Die von der roten Fraktion, von den Imperialen. Ah, die Alte, die mich nicht interessiert hat, weswegen ich den süßesten Nebencharakter überhaupt nebenher daten kann, und zwar die Rothaarige. Hallo? Die Beste. Man kann alle daten. Ja, ich Du weiß, man kannst kann bis alle. auf zwei oder drei Charaktere jedem Haus alles wegnehmen. Ja, Ich das weiß weiß das, ich. ich habe das getan. Ich habe mich mit jedem verstanden. Beim Nice. ersten Walkthrough war es unmöglich, das zu schaffen. Da habe ich es nur geschafft, dass ich einem Haus alle Frauen weggenommen habe. Ich habe jedem Haus alle Frauen weggenommen. Kein Scheiß. Ja, aber ich habe erst im zweiten Walkthrough erkannt, dass du ja in der Schule noch viel mehr machen kannst, als nur mit den Leuten reden und ihnen Geschenke geben. Ja. Du kannst ja an deinem Schreibtisch auch noch Aufwertungen und Upgrades und irgendwelche Boosts freischalten, dass du schneller die Beziehung aufbauen kannst und essen gehen mit den Leuten und Und den whatever. Zeh in die Sauna gehen mit den Leuten. Ja, und beim zweiten Walkthrough habe ich den genommen, den du auch hattest, den Hirsch. Ah, ich finde die am sympathischsten Und habe von ihn den ganzen Leuten. gedatet. Und Als beim Frau? dritten Walkthrough, als Frau, beim Haha. dritten Walkthrough habe ich nochmal Frau gespielt, weil ich musste ja noch den blauen daten. Den Verrückten. Den Verrückten. Der nach dem Timeskip nicht wesentlich besser wird. Ja. Und beim vierten Durchlauf jetzt ist es nochmal als Mann, nochmal mit Rot, aber diesmal die zweite Handlungsoption, die es gibt bei Rot. Ah, okay. Rot ist Das nämlich der heißt. einzige, wo du dich entweder mit dem Imperium anschließen kannst Ja. oder am Ende ihr ins Gesicht spucken und sagen: Nee, mach ich nicht mit. Ich bin meine eigene Fraktion. Kann man ja Fand ich sozusagen so entscheiden, cool. ja. Ja. Ich hab's nicht durchgespielt. Ich bin immer noch bei den Gelben. Bin immer noch dran. Ich finde das Spiel super. Vorsicht, nach dem Timeskip wird es wieder schwerer. Ich weiß, ich bin Ich gerade nach dem Timeskip. wollte dir nur sagen. Ich weiß, ich bin nach dem Timeskip. Ich bin schon an der Story, an einer, nicht einer Story-Quest, an einer normalen Quest gehangen für 3 Stunden, die in der DLC-Quest war. Kein Stress, kein Problem. Also, ich kann nur Fünfmal jedem, zurückgespult. Ah! empfehlen, der noch nicht in dieser Lage war, die DLCs sind wirklich nur für Leute gedacht, die das Spiel schon einmal durchgespielt haben und eine größere Herausforderung suchen. Vor allem dieses mit dem Drachen. Es gibt für das Ding gibt es einen Season Pass, wo so eine extra, ex, wo noch ein extra Haus dazu kam und noch eine extra Story dazu kam von den ganzen Charakteren und noch neue Charaktere dazu kamen. Und dann gab es noch für jeden Charakter einzeln gibt es so kleine Missionen, die du auswählen kannst. Du hast zum Beispiel im Hauptspiel hast du halt Missionen, die du unendlich spielen kannst, um dann Leute rauf zu pushen. Und du hast so Missionen, die so jeweils eine von diesen Anzeigen, eine von diesen Zeitanzeigen Und unendlich kannst verwenden. du nicht spielen im Three Houses, weil du hast immer gewisse Anzahl an Aktionen, je nachdem, wie hoch dein Dozentenrang ist. Ja, das auch, ja. Und du kannst halt dann. Dann haben sie halt noch extra Missionen für extra Charaktere eingeführt. Und das sind die sogenannten DLC-Missionen, die noch dazugekommen sind, die abartig schwer sind, wenn du Und sie die nicht sind im halt New Game wirklich für Plus die, machst. die eine richtig knackige Herausforderung wollen. Ich habe es geliebt, da 3 Stunden zu spielen, ich hatte es dir ja schon erzählt, du gehst da rein, stirbst, lernst die Taktik kennen. Dann gehst du rein, dann hast du es endlich geschafft, ihm von diesen 4 Leben, die er hat, die Hälfte abzuziehen, freust dich einmal drüber, dann ändert er die Taktik, du stirbst und fängst von vorne an. Lernst dabei aber bitte die Taktik. Ich Und die fand. Verhaltensmuster, wie er sich durch den Raum bohrt. Ja, oh Gott, das war so nervig. Ich fand's. Oh, Ich, es war so geil. weißt, ich hab halt. Bernadette war das, glaube ich, oder irgendwie sowas. Die war halt. Keine Ahnung, das Vieh hat sie getushottet. Ich so, Ich glaube, ich muss trainieren. Das Vieh two-shottet jeden, der einigermaßen kämpfen kann und kein Magier ist. Magier werden gewone-shottet. Und die tankenden Einheiten, die sind so Three Shots. Ja, sie ist halt Heilerin. Irgendwie so, okay, gut. Hast du sie zumindest schon mal gut gehabt oder auf einem super leichten Schwierigkeitsgrad? Ich spiele es auf einem super leichten Schwierigkeitsgrad, because fuck it. Wenn die Story interessiert, dann statt am Kämpfen. Ich Aber muss gut. ehrlich gestehen, das war auch eine Mission, bei der ich den Schwierigkeitsgrad von schwer auf normal runtergestellt habe. Oh. Nur auf normal, oh Gott. Weil ich dachte, nee, also, nee, das schaffe ich jetzt nicht auf schwer. Es ist, alle Spiele sind sehr Anime gehalten, vor allem in dem Teil. Das ist halt auch sehr Anime gemacht, vor allem von den Figuren her. Aber es macht nichts. Es sind sehr, sehr, sehr viele Figuren von denen sind sehr liebenswürdig geschrieben, sind sehr schön geschrieben. Ich finde die Fire Emblem-Reihe im Allgemeinen finde ich halt großartig. Ja, und es lohnt sich immer, jedes Nebengespräch mitzuführen. Ja. Einfach, weil du lernst die Charaktere kennen, du lernst die Hintergrundgeschichten kennen, die tragischen Ereignisse, die sie dazu geführt haben, überhaupt da in dieser Einheit mitzukämpfen. Richtig. Und das ist halt cool. Grandios. Da verliert man Ja. sich Stunden, Ja. stundenlang nur beim Lesen von den Nebenstories. Und die Gespräche sind sehr gut auf Englisch übersetzt, auch wenn es japanische Stimmen gibt. Ja. Sind sie trotzdem sehr gut auf Englisch übersetzt, weil wenn ich die Möglichkeit habe, die Spiele auf Englisch zu spielen, spiele ich sie auf Englisch. Wenn sie dann gut klingen und mir nicht in den Ohren wehtun, Ich habe das nur einmal gemacht, weil du es bestelle ich sie. empfohlen hattest, weil ich stelle es ja normalerweise immer auf Japanisch. Ah, okay. Ich will immer meine japanischen Sounds im Ohr haben. Ja, ich nicht. Ich habe die Englischen lieber als die Japanischen. Aber dennoch sind sie trotzdem sehr gut übersetzt, finde ich. Dann gibt es noch verschiedene Ableger der Reihen. Da gibt es Akane Senki. Nur über ein allein in Japan vorhandenes System für das Super Nintendo erhältlich, waren die vier Kapitel des 1997 erschienenen BS Fire Emblem, Bullshit Fire Emblem. oder Übersetzung, die Erzählung vor den Akainai-Kriegen, zeitlich vor Shadow Dragon und Blade of Light angesiedelt, basierte der Großteil der Mechaniken der Figuren auf Mystery of the Emblem, ohne sich groß auf bestimmte Hintergründe zu beziehen. Jedes Kapitel war eine einzelne Karte mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad. Gab es bei uns nie, ist nie erschienen. Sagt mir auch gar nichts, der Titel. Dafür, was bei uns rauskam, ist unter anderem, Mirage. ja, Tokyo Mirage Session FI. FI heißt Fire Emblem. Ich Also. hab's nie durchgespielt, aber Gott, ich hab's mir Ich einfach gekauft. besitze es dreimal. Ich habe dafür, glaube ich, extra eine Wii U gekauft, nur damit ich dieses Spiel spielen kann. Ich besitze dieses Spiel dreimal. Zweimal für die Wii U und einmal für die Switch. Ich hoffe, an dieser Aussage habe ich mich jetzt offiziell endlich als Fire Emblem-Fanatiker geoutet. Sich eine Du hast. Konsole wegen einem Spiel zu kaufen. Wegen zwei, du hast ja doch wegen Monster Hunter dieselbe Konsole gekauft. Was Monster dabei Hunter war war. dabei. Ja. Aber gekauft habe ich es wegen FI. Und dann kam es für die Switch raus. Es ist ein sehr gutes Spiel, sehr gutes Rollenspiel. Es ist von Atlus entwickelt, die Leute, die Persona gemacht haben, unter anderem und auch die ganzen Shin Megami Tensei Games. Das ist ein Crossover zwischen Fire Emblem-Reihe und läuft. Eigentlich ist es im Prinzip ein Persona-Game. Es Eigentlich. ist ein Persona-Game mit dem optischen Stil von Fire Emblem. Richtig. Das Problem an dem kompletten Game war, es ist zensiert in Europa. Echt? Es ist sehr stark zensiert in Europa. Es gibt Boah. Sachen, die zum Beispiel, oder auch, also nicht in Europa selber, sondern halt in Amerika, und die Version ist halt auch zu uns gekommen. Das Problem war unter anderem, es gibt solche Missionen, wie sich, also halt die Charakter gehen auch in Entwicklungen durch. Zum Beispiel eine Entwicklung ist, das ist halt, du bist halt in so einer Modeagentur, sind die. Und eine der Entwicklungen ist, dass sie sich nicht schämen, mehr Haut zu zeigen. Deswegen dann sie in Bikinis auftreten sollen. Das wurde dann komplett gestrichen in der amerikanischen Fassung, und deswegen tauchen die da unter anderem in Sweatshirts auf oder sowas. Und das wurde halt umgeschrieben. Ist sehr schade, finde ich, dass sie das auch in der Switch-Version beibehalten haben. Die Japaner haben die zensierte Switch-Version gekriegt. Sehr, sehr schade. Dennoch sehr, sehr gutes Spiel. Wenn ihr die Switch-Version habt, holt sie euch. Ist ein sehr, sehr geiles Rollenspiel. Macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Dann gibt es die Heroes-Reihe, die Fire Emblem Heroes. Oder Fire Emblem. Quatsch. Ja. Fire Emblem. Erst Fire Emblem Heroes. Das gab es. Aber das war doch das Handy-Ding. Das ist das Handy-Game, richtig. Habe Wo ich nie man. gespielt, weil ich mich immer gegen Handy-Spiele Games weigere. Es ist ein Gacha-Handy-Game. Fuck this shit. Auch kein Mensch, finde ich. Also, Handy-Games im Allgemeinen. Das Problem ist mit Handy-Games, warum ich so dagegen bin, ist nicht, dass man sie nicht gut spielen könnte oder so. Mein Problem ist die Geldgier der Entwickler. Und dieser Gacha-Bullshit. Das ist so mein Problem damit. Du kannst zum Beispiel hier kannst du nur spielen, solange du Energie hast. Und je nachdem, wie viel Energie du hast, kannst du halt so mehrere Missionen machen. Es gibt mehrere Modi, Events und so weiter, aber ich finde halt dieses Gacha-Ding einfach nur eine absolute Abzocke. Hey, hier ist der Charakter, den du willst. Du brauchst nur 10 Steine, um den zu ziehen. Aber wenn du uns ein bisschen Geld gibst, kriegst du so 60 Steine und dann hast du eine größere Chance, dass du den Charakter kriegst, den du haben willst. Das ist halt Bullshit, weißt du? Das ist... Sowas gehört eigentlich abgeschafft, finde ich. So Gacha-Scheiße. Aber ansonsten, es ist halt, ja, Fire Emblem. Es ist ein Fire Emblem. Soll ganz nett sein, aber wie gesagt, es ist ein Handy-Game, also faktisch. Hat bestimmt seinen Charme, muss aber jetzt nicht sein, weil ein Handy-Game. Richtig. Und dann gibt es Fire Emblem Warriors. Das ist ein Hack-and-Slay-Spiel von Omega Force und Ninja Team. Und zwei Abteilungen von Koei Tecmo. Es ist, Warriors ist von... Es ist halt so typisch wie in Dynasty Warriors. Es ist ein Dynasty Warriors im Fire Emblem-Universum. Macht aber Spaß, muss ich zugeben. Ich muss sagen, ich mochte Dynasty nie wirklich. Ja. Und darum konnte ich dem auch nichts abgewinnen, auch wenn es Fire Emblem-Charaktere sind. Ich würde es so gern mögen. Ich weiß aber gar nicht, ob man da daten kann. Es sind... ich glaube aber nicht. Boah, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall Charaktere aus Awakening, Fates und Shadow Dragon sind dabei. Deren Protagonisten sind da dabei, auf jeden Fall. Ja, das ist so der USP, den sie ja gesagt haben. Du kannst die Charaktere aus den bisher bekannten Teilen mit denen kämpfen und bliblablub, aber... Das Schöne ist ja, ich habe das hier für die Switch. Ich habe das hier, ne? Mhm. Ich hab's mal gekauft im Spieleladen meines Vertrauens, im Elektronikladen meines Vertrauens, weil es dort lag für 15 Euro. Hab ich's mitgenommen. Es liegt seitdem hier. Wohlgemerkt in Originalverpackung. Nicht immer noch eingeschweißt. Ich hab's nie ausgepackt. Aber ich hab's. ich hab nur die Demo vom nächsten Teil gespielt, der jetzt dann rauskommt. Warriors of the Three Houses, glaube ich, heißt das Ding. Und die Demo von dem neuen ist sehr interessant von der Story her, weil dein Hauptheld aus Teil, genau, Fire Emblem Warriors Three Hopes, weil der Hauptheld aus Three Houses ist der Bösewicht in dem Teil. In Warriors Three Hopes, in dem neuen, was demnächst erscheint. Finde ich sehr interessant. Die Demo her, man kann die Demo spielen im Shop. Ich habe die Demo gezockt, hat Spaß gemacht. Von dem, was ich gesehen habe. Warum nicht? Ne? Ansonsten, ich wäre dafür, wenn wir nochmal ein Fire Emblem kriegen würden. Vielleicht, wenn dann Herrschaft, Vermächtnis und Offenbarung verschwinden, vielleicht so das Ding nochmal auf der Switch. Das wäre geil. Hätte ich nichts dagegen. Und mit Awakening nochmal, das wäre auch nicht übel. Aber mal gucken, was passiert. Mehr kann man nicht machen, also außer warten. Und hoffen, dass es nicht versauen, oder? Ach, ich mache mir da keine Sorgen, dass es verhauen. Ob sie halt mal ein neues nochmal rausbringen. Also was wäre also, dir lieber? Sie haben nicht so viel Konkurrenz in diesem Sektor mit... Rundenstrategie. Das Schlimmste, was wir tun könnten, ist, doch, wir bringen ein Fire Emblem raus und machen was ganz anderes draus. Live-Action-Kampfsystem oder so. Live-Action-Kampfsystem mit Gacha-Elementen. Naja, Gott, fände ich das schlecht. also wir beide hoffen, dass wir nochmal ein Fire Emblem rausfinden. Es ist ja anscheinend eins fertig, seit über einem Jahr angeblich, was wir halt noch nicht veröffentlicht haben. Geben Sie es nicht raus. Pfeift auf euer Warriors. Keine Ahnung. Bis dahin gebt müssen wir uns dem strategischen Süchtling hier neues Futter. Bis dahin müssen wir uns halt mit so Spielen wie Triangle Strategy begnügen. Kann man nichts machen. Ja, da kann man auch exzessiv ausarten. Aber nicht daten. Ah! Richtig. Es gibt da schon den ein oder anderen Charakter, den ich gerne daten würde. Ich brauche mein runden Dating-Game. Ja gut, das war's mit der einem kleinen Ausflug in die Fire Emblem-Reihe. Ich danke dir, Markus, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und damit verabschieden wir uns. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich mit dem, was ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber spielt auf leicht, dann stirbt euch euer Waifu nicht weg. Macht's gut.